Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 7. April 97. Es ist eine gewaltig große Pause in unserer Korrespondenz gewesen, die sich über mein Schreiben überhaupt verbreitet hat. Goethe war 6 Wochen hier, und es wimmelte in meinem Hause zugleich von Familienbesuchen so, dass ich nicht nur in meinem Wallenstein, sondern auch in allem, was mit der Feder geschehen muss, zurückgekommen bin. Solange ich in einer gewissen Ruhe und Gleichförmigkeit lebe, gehen alle Sachen bei mir ihren ordentlichen Gang. Aber bin ich einmal herausgeworfen, so kann ich mich Wochen und Monate lang nicht wiederfinden. Das epische Gedicht von Goethe, das ich habe entstehen sehen und welches in unseren Gesprächen alle Ideen über epische und dramatische Kunst in Bewegung brachte hat, verbunden mit der Lektüre des Shakespeare und Sophokles, die mich seit mehreren Wochen beschäftigt, auch für meinen Wallenstein große Folgen. Und da ich bei dieser Gelegenheit tiefere Blicke in die Kunst getan, so muss ich manches in meiner ersten Ansicht des Stücks reformieren. Diese große Krise hat indes den eigentlichen Grund meines Stücks nicht erschüttert. Ich muss also glauben, dass dieser echt und solid ist. Aber freilich bleibt mir das Schwerste noch immer übrig, nämlich die poetische Ausführung eines so schweren Planes, wie der meinige es in der Tat ist. Für deine astrologischen Mitteilungen danke ich dir sehr, sie sind mir wohl zustatten gekommen. Ich habe unterdessen einige tolle Produkte aus diesem Fache vom 16. Säkulum in die Hand bekommen, die mich wirklich belustigen. Unter andern ein lateinisch Gespräch aus dem Hebräischen übersetzt zwischen einer Sophia und einem Philo über die Liebe, worin die halbe Mythologie in Verbindung mit der Astrologie vorgetragen wird. Meinen Garten hoffe ich in 8 Tagen beziehen zu können. Ich freue mich sehr darauf und hoffe, was ich diese 3 letzten Monate an meinem Geschäfte versäumt habe, dort wieder einzubringen. Jetzt aber beunruhigt uns noch der Ausgang der Inokulation, die wir vor 3 Tagen mit unserem Kleinen angestellt haben. Ich habe einige Hoffnung, sowie auch starke, dass er die Blattern schon gehabt, weil er vor 4 Monaten einen blatterähnlichen Ausschlag mit viel Unruhe und Fieber gehabt hat. Seit den 3 Tagen, dass er inokuliert ist, wie überhaupt schon seit vielen Wochen, ist er sehr wohl und stark. Der einfältige Mensch, der Otto, hat mir deine Gitarre nun auf heut Abend für gewiss versprochen, und dann könnte ich sie morgen absenden. Ich trau ihm aber noch nicht. Vielleicht kann ich dir vor Absendung dieses Briefes noch was Bestimmtes schreiben. Lebe wohl, ich umarme euch alle herzlich. Inliegendes Reiterlied ist aus dem Wallenstein. Vielleicht hast du Lust, es zu komponieren. Dein S. Eben war der Instrumentenmacher wieder bei mir. Das Instrument soll ich noch zur rechten Zeit erhalten, um es morgen abgehen zu lassen. Er sagt, dass nur der Lack noch nicht ganz trocken sei und er es darum erst morgen packen dürfe.